Inzwischen ist das Sequenzieren des Genoms des Jungen vorangetrieben worden. Die ersten Analysen stammten ja aus dem groben Shotgun-Verfahren. Wir stehen jetzt auf solidem Grund, sagt Wolfgang Haag. Das Kind ist definitiv männlich und die Schamanin ist definitiv nicht seine Mutter. Es liegen aber auch nicht zwei völlig Fremde im Grab, ergänzt Harald Ringbauer, der gemeinsam mit Elnash Schildebajewa die Daten untersucht hat. Die Frau und der Junge sind biologisch verwandt. Das ist zu 100% sicher. Das Grab von Bad Dürrenberg ist immer für eine Überraschung gut. Wir können tatsächlich feststellen, die Frau und der Junge sind fünften oder sechsten Grades miteinander verwandt, sagt Ringbauer. Eltern, Geschwister oder die eigenen Kinder sind Verwandte ersten Grades. Fünfter Grad wären zum Beispiel Cousins zweiten Grades. Jeweils ein Großelternteil wäre verschwistert. Sofort werden die verschiedensten Konstellationen durchgespielt. Die beiden könnten den gleichen Urgroßvater besitzen. Sollte das Kind mumifiziert gewesen sein, könnte es zum Beispiel der Bruder ihrer Ur-Urgroßmutter gewesen sein. Klingt aber nicht sehr wahrscheinlich. Die Frage, die sich aufdrängt, waren die Menschen sich damals einer solchen biologischen Verwandtschaft überhaupt bewusst? Zumal auch in der Vorgeschichte galt Pater Semper Incertus. Der Vater ist immer unsicher. Und das noch mehr im Mesolithikum als in historischen, also patriarchalen Zeiten. Gewinnt doch die Frage der Vaterschaft erst in der agrarischen Welt ihre Brisanz, wenn es für Männer um die Weitergabe von Eigentum an die eigenen Kinder geht. Insofern ist für die frühe Vorgeschichte mit einem deutlich geringer ausgebildeten Bewusstsein für Verwandtschaftsverhältnisse zu rechnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden altersmäßig mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Generationen auseinanderliegen. Die ersten Geburten können bereits mit 17 oder 18 Jahren erfolgt sein. Das sind also schon mal ein oder zwei Verwandtschaftsgrade. Es könnte sich also um den Enkel oder Großenkel einer Cousine oder eines Cousins der Schamanin handeln. Die Verblüffung ist groß, das Verhältnis der beiden plötzlich recht konkret benennen zu können. Doch nur, wenn die beiden tatsächlich zeitgleich bestattet worden sind, wirft Ringbauer ein. Angesichts der besonderen Grabkonstruktion ist es ja möglich, dass das Kind Jahre später ins Grab der Schamanin gelegt worden ist. Gelangten sie aber gleichzeitig ins Grab, ist davon auszugehen, dass die Schamanin mindestens ein Elternteil des Jungen kannte und auch um das Verwandtschaftsverhältnis wusste. Sind wir einer Familientragödie auf der Spur?